Hey yo, Leute und herzlich willkommen zum My Life and Me Podcast, die Nullnummer. Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Nullnummer, da sagt man meistens was über sich selber, ne? Also gut, ich bin Micha, 20 Jahre. Ich werde jetzt das Adjektiv hinten weglassen, das dürft ihr euch selber aussuchen. Ja, was mache ich so? In meiner Freizeit bin ich viel mit meinen Leuten unterwegs. Und ja, was mir beruflich schaffe ich in einem Kaffeeautomatenbetrieb. Ich glaube, der ein oder andere von euch weiß das schon. Was gibt's noch so zu sagen? Das war's eigentlich auch schon wieder so. Mir fällt spontan nichts ein. Ich hätte mir eindeutig einen Notizzettel schreiben sollen, aber ja. Gut. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit diesem Podcast und ich freue mich auf dieses spannende Projekt mit euch, mit mir, mit ja. Auf jeden Fall mal, ciao mit V, euer Micha.